Das war dann aber ein Anfänger, oder? Oh. Ach, das tut doch weh. Weiß man Näheres, was das für ein Typ war? Also war der, wie alt war der oder was? Weiß man irgendwas von ihm? Nee. Ja, aber. Sogar die Sprüche sind schlecht. Ach so, okay. Aber du wolltest das jetzt nicht. Okay, ja, das. Er kann aber lustig werden. Ja, und jetzt hat der junge Mann wahrscheinlich vermutet, einen riesen Deal zu machen da mit diesen teuren Geräten und ist dann doch aufgeflogen. Aber eBay-Kleinanzeigen, also nee. Ah! Oh. Ist das jetzt traurig oder ist das jetzt lustig? Also, oh Gott. Habt ihr noch, noch mehr solche kriminellen Sachen da bei euch oben? Okay. Okay. Ja, ist das die Explicit-Sache, wo wir jetzt den Explicit-Button setzen müssen? Hau weh, dann erzähl mal. Oh weh. Er, sie nicht, er. Okay, schon klar. Ja. Was? Ja?